Die Völkergemeinschaft verurteilt die Behörden der USA und Südkoreas, die den Beschluss über die THAAD-Einführung in Südkorea gefasst haben. In der gemeinsamen Erklärung des Schweizerischen Korea-Komitees und der Schweizerischen Zuzi-Ideologischen Gruppe, der Erklärung des US-amerikanischen Veteranenvereins für Frieden und in den Internetbeiträgen der französisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees betonte man Folgendes. Die THAAD-Einführung in Südkorea ist der Ausdruck der bösen Absicht der USA, durch militärische Oberhand im asiatisch-pazifischen Raum die Weltherrschaft zu erreichen. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, der Chef der russischen Gruppe für Solidarität mit der TVJK, der Chefsekretär des afrikanischen Zuse-Ideologischen Studienkomitees und weitere friedliebende Menschen der Welt und die internationale Öffentlichkeit übten Kritiken gegen die THAAD-Stationierung in Südkorea aus.